die Piraten! Durch die Stadt und den Wendeln der Gewalt, die er aufgerufen hat. Geh nicht auf die Straße, bleib lieber heulerheim. Bis nächstes Tag in Kion, sie verwenden nach Heim. Alle Männer der City, sie wissen es genau. Ein Heimraum von der Erbe verstecken meine Frau. Da hat die Piraten, Piraten ohne Schäden. Da hat die Piraten, wessen Leroasis. Da hat die Piraten, auf der Grenze hin. Bei den Piraten haben die was gehen. Es wird langsamer, die ist rasch in Menschen leer. Und bei meiner Stadt, und das Hula immer der. Lebt sich laut des Grünen, die Piraten sind es nach. Wer ist ein Deckel, weil man reißt, die Fans ist aber. Aber auch so, so, so, nicht alle schweren sie halt so. Sie wütet wie die Wilden und geben keine Hoffnung. Da hat die Piraten, Piraten ohne Schäden. Da hat die Piraten, das sind immer hohes ist. Da hat die Piraten, hat das jetzt in Wilden. Bei den Piraten, haben die was gehen. Das geht euch in den Knochen und speziell in den Unterleib.